Abschnitt 1 von Eddystone von Wilhelm Jensen. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Heiaho, bei allen Heiligen und Unheiligen auf der Erde! Es war eine sonderbare Gesellschaft, die da unter dem hölzernen Dach um den runden Tisch saß. Eine saubere Gesellschaft. Wunderlich, wie die Streiflichter und Schatten, die der Zugwind von den flackernden Öllampen herunter wehte und pfiff. Eine lustige Gesellschaft. Lärmend und laut wie die Wellenköpfe, die draußen im Nachtchor an den Felsgrund brüllten und ihre Solopartien ab und zu fortissimo an die Holzwand klatschten. Sage mir, Muse, dickzöpfige Nymphe der schwimmenden Granitscholle, sage mir, wer sind die buntwürfligen Gesichter um dich her? Sind es Seeigel und Grundpflocken, die irgendein schilfbekränzter Bacchus deiner feuchten Verwandtschaft in toller Laune heraufgeblasen und ihnen zum Spaß Menschenköpfe aufgesetzt hat? Sag mir, Kitty Meadow, und deute mit den drallen Armen darauf hin, wenn du sie so lange von dem Fockmasthals deines Kumpans loslassen kannst. Wer sind diese lautzungigen Gesellen? Was für Sprachen reden sie, wie zu Babel, ehe der Blitz unter sie dreinschlug? Sag mir, Kitty, und ich will nicht sehen, an wen dein rundes Knie unterm Tisch sich drückt. Was ist das für ein neuer Himmelsstürmer, der sich über euren Köpfen wölbt, als säßet ihr im Bauch einer wackelnden Pagode? Heller lachte die blitzäugige Keltendirne aus Dartmoor Vault und reckte horchend den schwarzen Kopf. Dann stürzte sie das dampfende Glas vor sich durch die vollen Lippen, wischte sich mit dem Handrücken den Mund und rief: »Huahei, hört ihn pfeifen! Der kommt von Gowan's Head und heult um Old Darby's Laterne auf Truro Cliff. Er kommt auf Großmutter Bessens schwarzem Kater, den ich oft gestreichelt, dass ihm die Funken flogen. Hast du mich gerufen?« Da kam er wieder und grunzte Antwort aus dem Boden und pfiff sie aus der Höhe. Er schnurrte wie ein Kater an den Holzwänden und durch die Ritzen funkelte es wie spielende Flammen. »Ein Donnerwetter!« sagte eine Stimme, und ein Kopf aus dem Trinkgelage fuhr um sich blickend auf. »Donnersturm im November bedeutet Lärm. Make a stop, boys!« Doch Kitty Meadow lachte noch schallender auf. »Es ist Bessens Kater, der Murrwind. Ich kenne ihn. Er sträubt das Fell und will wissen, wie ihr seid und was ihr hier treibt. Pass auf, alter Pruste!« Und mit einem Satze flog sie in die Höhe, drückte die Finger an den Mund und tat einen gellen Pfiff darauf. Da kam er wieder, wie gerufen, und wirbelte durch den Raum. »Kusch«, sagte Kitty mit den Lippen zischend. Und sie streckte ihre Hand nieder, als halte sie etwas damit, und streichle es zugleich, das wie ein schmeichelndes Tier sich an ihre Knie schmiege. »Hat Old Besson dich geschickt, Mäuse zu fangen?« lachte sie. »Grüß die Alte und sag ihr ein andermal. Heute hätte ich nur ihren Namen genannt. Sie laufen dir nicht weg, die alten Ratten. Keine tut's, denn sie haben alle so ungeheuren Durst, dass jede ihn zuletzt doch nicht mehr anders stillzukriegen weiß, als dass sie das Meer auszusaufen versucht. Gib Acht und merk sie dir, dass du sie wieder erkennst. Da sitzt Dick Lederschlauch mit dem Karfunkelberg zwischen den Schlitzaugen, um des Willen Jane Portland ihm die Kleinodien verhandelt hat. Denn es war im Zwielicht und sie hielt Dicks Nase für einen Goldklumpen. Neben ihm hockt Tom O'Trelly von Killarney Moor, ein lustiger Gesell. Seine Mutter kam vom Ball aus der Heideschenke um Mitternacht und verlor ihn auf dem Moor. Sie konnte ihn nicht wiederfinden im Dunkel, denn sie war schwach, das arme Mädchen. Und gutes Volk fand sie erst zusammen im Morgengrauen. Da hatten die Unken Tom die Nacht hindurch das erste und seine Mutter das letzte Lied gesungen, denn sie war tot. Aber Tom lebte, und davon ist er so lustig und lacht jedes Mal, wenn die Unke schreit. Kitty Meadow schnalzte wie Unkenschrei mit der Zunge und streichelte das unsichtbare Tier zu ihren Füßen. Eine laute Stimme rief: »Schmeiß die keltische Hex in die See hinaus und ersäuft sie. Sie ist selbst eine Unke und ruft den Sturm.« Tom O'Trelly lachte mit den Zähnen, doch zugleich erhob er mit schwermütigem Gesicht die Hand und fiel dem Rufer in den ausgestreckten Arm. »Lass sie, Ben, es ist meine Base«, murmelte er. »Und es ist wahr, was sie sagt. Sie ist zuweilen toll, aber wer es nie ist, werft den ersten Stein auf sie.« »Oho, Ben Strumpart, glaubst du, ich fürchte mich vor deinem Fischmund?« lachte Kitty. »Sieh ihn dir an, Murrwind. Hast du nicht einen Gruß für ihn von Arklow Hills? Da verkündet sein Vater die Zeit. Tick, tack. Das ist eine simple Uhr. Ein Balken, ein Strick und ein Pendel. Tick, tack. Und um Mitternacht seufzt das Pendel 12 Mal. Wann kommt Ben, mein Sohn, Ben Strumpart, mein Kind, und lässt mich ab?« »Verdammte Hex, woher weißt du das?« schrie Ben Strumpart aufspringend durch das schallende Gelächter um den Tisch. Doch Tom O'Trellys Arm hielt ihn wieder, wie eine Eisenstange ein wütiges Tier, zurück. »Sie weiß alles. Der Kater sagt es ihr«, murmelte er. »Ja, ich weiß es«, rief Kitty. »Ich war dabei, als sie ihn aufknüpften, Ben Strumpart. Old Bessie hatte mir ihren Kater geliehen und ich war dabei. Es ist schade, sagte alle Welt, als er droben hing, dass er nicht in der Familie bleibt. Ich war auch dabei, als du dem gelben Spanier, der mit dir auf dem Rücken nach Perkillenshore geschwommen, im Schlafe die Pesos aus der Tasche stahlst und sie der grünäugigen Harlot von Caermarthen, die noch gelber war, wieder in die Tasche stecktest. Sie sagte Danke und schwur, dein struppiger Bart sei weich wie Entenflaum. Ich war immer dabei und könnte der rothaarigen Miez auf deinem Schoß Dinge erzählen, dass sie dir anders Miau machte als gewöhnlich. Hussa, Murrwind, siehst du deine Muhme Miez mit dem Schnurrbart wie Riedgras auf Ben Strumparts Knien? Und da ist Lars Nielsen, der Jüte mit dem Flachshaar. Sein Gesicht ist wie Torf, aber sein Herz wie Butter in den Hundstagen und seine Augen triefen von Salzwasser, wenn er eine Schnecke zertreten. Da ist auch Hans Dutchman, der aus Büchern weiß, dass Mädchenlippen weicher sind als die von Männern. Aber er hat sich noch nicht getraut, einen zu küssen. Er würde einem Bären begegnen, ohne aus dem Gleichmut zu kommen. Doch ein lustig Ding von 100 Pfund, das sich ihm auf die Knie setzte, würde ihn ohnmächtig machen, dass er zitterte wie ein scheues Pferd. Oh, es ist ein guter Junge, und ich bin ihm gut. Er darf's nur sagen, und ich küsse ihn zu jeder Stunde, wann er will.« Und Kitty lachte gutlaunig und warf dem blondbärtigen Sachsen eine Kusshand zu. Die Hand, mit der sie es tat, war ebenso merkwürdig klein wie ihr Fuß und die Lippen wie Vogelbeeren, die aus dem Dunkel flammen, um Krammetsvögel zu fangen. Es war etwas Geheimnisvolles in Kitty Meadows rotfunkelnden Lippen. Sie blühten, als müssten sie duften, doch sie glühten, als müssten sie brennen. »Ich treffe sie und stopf ihr die Lippen«, kaute Ben Strumpart zwischen den braunen Zahnstumpen, die seinen Kiefer wie verkohltes Trallenwerk umgitterten. Die brandrote Bess zitterte vor Grimm auf seinen Knien und schoss böse Blitze auf Kitty, die sie Miez genannt. Sie hieß Bess Leiders und fing Kaninchen in Burlingame, drüben am Tuckmere, als Ben Strumpart betrunken des Weges kam. Sie fing Kaninchen und zog ihnen das Fell ab und verkaufte es. Aber gegen Kaninchenfleisch hatte Bess von jung auf einen Widerwillen und aß es nicht, sondern ließ es den Tieren frei, ohne Haut wieder fortzulaufen, wenn sie mochten. Da kam Ben Strumpart und hielt sie für ein Kaninchen. Heia, war das eine lustige Jagd und eine kreischende Beute, denn Bess war nicht furchtsam wie ein Doe Rabbit, sondern sie biss und kratzte wie ein Bacconi, dass Ben die Male davon trug. Aber er verstand sich auf den Fang und brauchte auch sein Jagdgerät. Es waren, alles in allem gerechnet, nur abgebrauchte Lumpen und Stück für Stück ohne Wert, die er eroberte. Doch Ben Strumpart dachte weise nicht nur der Gegenwart, sondern auch des Duftes der Zukunft und schnürte, was verkaufbar von ihnen war, in ein Bündel. Da kam Bess Sinders ihm nachgelaufen wie ein abgezogenes Kaninchen und hing sich an seinen Hals, und er nahm sie mit, weil er betrunken war. Er wusste, dass er es nur aus diesem Grunde tat und setzte sich vor, sie abzuschütteln, sobald er nüchtern geworden. Allein, bis heut war er noch nicht dazu gekommen, denn sie sorgte dafür, daß er nie nüchtern wurde, und drohte er, es zu werden, so schenkte sie ihm ein und ging mit ihm auf die Kaninchenjagd. Kitty Meadow stand noch und schoss ihre strahlenden Augen durch den dicken Rauch, der dicht vor jeder Lippe aus kurzen Kalkröhren aufstieg. Das Glimmkraut, das mit Salpeter gemischt in den schwarzbraunen Stummeln knisterte, verbreitete einen bösartigen Geruch. Es war geschmuggelter Teetun aus der Ukraine und beizte die Augen, dass Kitty eine Träne von den dichten, lang vorgebogenen Wimpern wischte. Eine zerbrochene Schachtel mit Bakun oder podolischem Schnupftabak stand in der Mitte des Tisches und man sah es allen Fingern, Kittys ausgenommen, an, dass sie zahlreich drin zu Gaste gewesen. Man hörte es am Niesen, das rund lief, und die Luft war ätzend und reizte die Lungen zum Husten. »Pfui, pfui«, rief Kitty Meadow, hustend, niesend, sich die Augen reibend. »Euer Atem riecht wie das Schwefelloch in Exmoor Cavern, das euch die Fische verschlucken. Aber Haie könnt man mit euch vergiften, und wär die Luft, die ihr verbreitet, Wasser, würden Tintenfische davon blind. Oh, pfui, ihr widerwärtigen Geschöpfe! Oder schämt ihr euch eurer Garstigkeit und wollt, dass man euch nicht sieht?« Kitty schlug mit der Handschneide, wie mit einem Messerrücken, scharf durch den Qualm. Dann rief sie lachend weiter. »Aber ich seh dich doch, Jack Flatnose. Sieh ihn genau an, Murrwind, hier durch den Ritz in der Nebelhöhle. Das ist Jack, Jack Flatnose. Hast du je eine Nase wie seine gesehen? Eine prinzliche Nase, eine Nase von Gottes Gnaden, denn sie ist mit Purpur bedeckt und könnte der Sitz für einen König sein. Wär ich zum Baumeister dieses tollen Leuchtturmes ausersehen, ich hätte alles Holz und 100.000 Pfund gespart und ganz allein Jack Flatnose auf diese schiffbrüchige Nadelspitze gestellt. Er hätte für ein billigeres weiter geleuchtet als eure Öllaternen. Oh, Jacks heilige Jungfrau, vergebe mir, dass ich gesagt, um ein billigeres. Nein, Jacks Nase wäre dem Lande teurer geworden als Turm und Laterne. Das Beleuchtungsmaterial, das Jack nachts in seinen großen Mund geschüttet hätte, wäre kostspieliger gewesen als das Öl, das die Lampe trinkt, samt alledem, was ihr andern allzumal für euren Arbeitslohn durch die Gurgel jagt. Sieh ihn dir an, Murrwind, das ist Jack Flatnose von Killader Town. Wäre er, ehe er Hosen trug, in Killader Bay ertrunken, hätte die Erde es um 4,5 Zentner leichter. Aber das Wasser, weißt du, kann den Fröschen von der grünen Insel nichts anhaben, weil es ihnen allen bestimmt ist, in der Luft zu sterben. Es ist ein irländisches Grundrecht und ein hübsches Ding, den letzten Blick von oben herunterzuwerfen. Deshalb bestehen sie alle hartnäckig auf ihrem Geburtsrecht. Nur Jack, oh, es ist seine eigene Schuld, hat kein Recht darauf. Beim heiligen Crispin, der nie etwas anderes stahl als Leder, um für die barfüßigen Schuhe daraus zu machen. Wenn euer aller Redlichkeit ein Fußboden wäre, und was ihr in eurem Leben zusammengemaust, Nadelspitzen darauf, ich ginge nicht mit Wasserstiefeln drüber. Aber ich wollte barfuß darauf tanzen, wenn jeder unehrliche Gedanke Jacks eine glühende Holzkohle wäre. Ein unehrlicher Gedanke Jacks wäre eine stille Brandung, ein nüchterner Brandy. Jack Flatnose ist der missratenste Paddy, den ich jemals sah, denn er verleugnet seinen Vater, seine Mutter, seine Schwestern und Brüder und seine ganze Sippe und Markschaft zwischen Riesendamm und Kenmet Bay, und ich will hoffen, dass vor seiner Geburt sein Vater seine Mutter etwas gestohlen hat, was ihm als Erbsünde angerechnet werden kann. Sonst würde es mir für euch andern grauen, mit einem so ehrlichen Geschöpf an einem Tisch zu sitzen. Sieh ihn da an, Murrwind, das ist Jack Paddy, der Bastard von Erin, das Wunderkind, denn seine Mutter hatte eine mädchenhafte Abneigung gegen allzu kleine Kinder und trug ihn in den Wald an den Kreuzweg und legte ihn vor das Bild der heiligen Jungfrau mit der Flasche. So heißen sie die Madonna draußen vor Killader, weil sie aus uralter Zeit her eine Flasche in der Hand hält. Und da lag Jack und brüllte, bis Leute des Weges kamen und vor Staunen und Schreck auf die Knie fielen. Und dann, Ihr wisst, die Paddys sind dumme Kerle. Das Wunder durchs Land schrien, die Mutter Gottes habe Jack ihre Flasche gereicht, damit er nicht verhungere. Aber sicher hätte sie nicht in den Mund genommen, wenn Milch darin gewesen wäre, wie die guten Frauen von Killer da vermuteten. Doch die Männer der guten Weiber wussten es besser, denn es ging im Dunkeln keiner daran vorüber, ohne einen guten Zug aus der Flasche zu tun. Bei anderer Gelegenheit indes füllte er sie redlich wieder an, und als Jacks Mutter ihn hinbrachte, war sie voll bis zum Hals, und als die Leute ihn fanden, war sie leer bis zur Nagelprobe. »Dass dir St. Patrick dein gälisches Maulwerk vollstopfte«, schrie Jack Flatnose, tiefer Bass, halb lachend, halb grimmig dazwischen. »Schwatzt die Wetterhexe mit ihrer spitzen Zunge!« Viel Gutherzigkeit und Ehrlichkeit lag in dem vollgetrunkenen Gesicht. Auch Verstand blitzte aus den kleinen Augen vergnüglich auf das übermütige Mädchen und lachte es den Worten zum Trotz freundlich an. Nur Jacks Zunge war wie ein überfrachteter Eber. Sie gehorchte dem Steuer nicht auf den ersten Ruck und ließ sich nicht schnell wenden. Sie segelte stattlich dahin, wenn ihr Zeit gelassen wurde, doch Kitty Meadow tat es nicht und rief: »Seit jenem Tag, und wer Jack ansieht, weiß, dass es nicht gestern war, hat er die heilige Flasche nicht wieder von sich gelassen. Jeden Schluck, den er aus ihr tut, tut er zum Gedächtnis und zu Ehren seiner Pflegemutter, der Jungfrau. Und Jack ist sehr fromm, wie ihr wisst.« Ein donnerndes Gelächter, in das diesmal der Gepriesene allein nicht einstimmte, unterbrach sie. Er hatte einen Rosenkranz hervorgezogen und bewegte ihn murmelnd zwischen den Fingern. Doch Dick Lederschlauch hieb auf den Tisch, dass die Gläser flogen, und Jacks Finger unbewusst hastig von dem Gebetsapparat nach seinem Glas griffen. »Heda, Jack«, schrie Dick, »was brummst du zwischen deinen papistischen Kiefern? Wenn du mir einen Schilling gibst, Jack, erlaube ich dir, die Jungfrau zu küssen.« Er schleuderte Jane Portland wie einen Ball von den Knien und machte eine grotesk pathetische Gebärde, sie Jack Flatnote zu präsentieren. Jane war eine hochgewachsene, derbe Landdirne, vollbusig, mit großen, blendenden Zähnen. Aber jeder ging auf den ersten Blick eine Wette ein, dass schon manche Hand sie an den gelben Zöpfen geschwungen habe, ehe Dick sie geentert. Deshalb erhob sich bei dem Titel, den er ihr beilegte, großer Jubel, der sich noch mehrte, wie Jane sittsam den Blick niederschlug und mit der Hand ihre schon glühenden Backen noch röter zu reiben suchte. Doch Kittys eigentümliche Stimme übertönte abermals den allgemeinen Lärm. Sie war durchaus nicht die lauteste, und doch klang sie beherrschend durch alle hindurch. Wie das unsichtbare Lachen einer Windsbraut durchschnitt sie das Gelächter rundumher und rief: »Was er brummt? Was Jack Flatnose knurrt? Heilige Worte! Was Jack sagt, ist immer heilig. Wollte St. Patrick nur, es wäre auch das, was Jack tut. Er hat eine Litanei gemurmelt, vom Turmbau zu Babel, und zu seiner Schutzpatronin gebetet, sie mög ihm die Sünde vergeben lassen, dass er mit daran geholfen. Wollt ihr wissen, was er geknurrt? So will ich es euch verkünden. Pass auf, Murrwind, und du hörst, was diese Söhne Gems hier in deinem Revier betreiben.« Kitty schöpfte Atem und fuhr in verändertem, näselndem Tone fort: »Hört, was Jack Flatnose, der Pflegesohn der Jungfrau mit der Flasche, geknurrt. Er sprach: Siehe, nun zogen sie gegen Abend. Da fanden sie ein Felsriff und hausten darauf und redeten untereinander: Wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen, und nahmen Ziegel zu Stein und Ton zu Kalk und sprachen: Lasst uns einen Turm bauen, des Spitze bis an den Himmel reiche, dass wir uns einen Namen machen, denn sonst werden unsere Schiffe zerstreut in alle Meere. Aber da der Herr dies sahe, entbrannte er in Zorn über ihre Frechheit und schlug unter sie mit feiner Hand, dass der Turm zerbrach.« »Spotte seiner nicht, Weib, dass er nicht Spott mit dir treibt«, donnerte Jack Flatnose aufspringend. Seine Augen stierten, aus ihren Höhlen tretend, groß und drohend auf das sonderbare, kraftvoll anmütige Geschöpf, dessen oft freche und spöttische Worte in wunderlichem Gegensatz zu der träumerischen Schönheit standen, die zuweilen plötzlich ihr Gesicht überflog, dass jeder verwundert gefragt hätte, wie und woher dieser seltsame Kopf hierher unter die wüsten Gesellen geraten. Man sah es, in Liebe, Hass und Furcht waren die Blicke, bunt verschieden, auf sie gerichtet. Aber alle standen unter einem geheimnisvollen Zauber ihrer Augen und mussten immer wieder auf sie schauen, auf jedes Wort hören, das von ihren Lippen kam. Trotzdem verstummte unwillkürlich das Getöse, wie Jacks breitschultrige Figur vom Sitz aufgesprungen, zu seinen dumpf dröhnenden Worten die plumpe Hand warnend zur Dachwölbung über ihnen emporstreckte. Einen Augenblick war es totenstill in dem kuriosen Raum. Man hörte nur das Klatschen der Wellen an die Holzwandung des Gemachs, das Winseln und Stöhnen des Windes durch die Fugen. Dann lachte Kitty Meadow schallender auf denn je. »Husser, Murrwind, blass dies Teufelswerk, an dem Jack Flatnose mitgebaut hat, aus den Wolken herunter in die See. Spei es an, lass dein nasses Haar darüber klatschen und die Brandung es fortspülen. Herunter mit dem Eddystone. Jack, der Herr, der Sohn der Flasche, streckt im Zorn die Hand nach dir aus.« War Kitty Meadow mit ihrem unsichtbaren Kater wirklich eine Hexe? Das Wetter kam wieder, wie von ihr gerufen. Ein greller Flammenschein brach durch die mannshoch über dem Boden geöffnete Seitenluke und ein knatternder Donner fiel wie Raketengeprassel hinterdrein. Abergläubisch starrten die betroffenen Gesichter des wilden Gelages auf das Mädchen, das sich ebenfalls triumphierend hoch aufrichtete und auf die wieder umnachtete Öffnung, in der das Schwefelfeuer erloschen war, hindeutend rief. »Ha, ha, ha, Jack, auf wen hört er? Wer befiehlt ihm, du oder ich? Was wolltest du mir gebieten, Jack Paddy? Wer gebietet mir?« »Kitty«, rief eine Stimme, die nicht von den Lippen eines der Anwesenden kam. Sie klang wie von der Decke herab, wie aus der Ferne durch eine Trompete gerufen. Das Mädchen flog zusammen und duckte sich einen Moment hastig in sich nieder. Dann schnellte es sich blitzgeschwind fort und kaute sich mit weit offenen, nach oben gerichteten Augen stumm in eine Ecke. Es war zu viel Lärm um sie her, als dass jemand gehört hätte, wie ihr Herz klopfte, während sie eilig sich mit zitternder Hand ihr in bläulichem Reflex spielendes, schwarzes Haar aus den Schläfen strich. Ende von Abschnitt 1.